friends. Freunde. I'm going to do a little teaching about three new things. Ich werde eine kleine Lehre über drei neue Dinge machen. Well, they're not really new. Naja, sie sind nicht wirklich neu. But they are new in the new covenant. Aber im neuen Bund sind sie neu. They didn't exist before the new covenant. Es gab sie vor dem neuen Bund nicht. So once the new covenant arrived, these three things were new. Als der neue Bund dann kam, waren diese drei Sachen neu. You know, I love to teach about the new covenant. Weißt du, ich liebe es, über den neuen Bund zu lehren. The finished work of the cross of Jesus Christ. Das vollbrachte Werk des Kreuzes von Jesus Christus. Many Christians act like the cross didn't change much. Viele Christen verhalten sich so, als hätte das Kreuz nicht viel verändert. They act like the cross is just to forgive our sins and get us to heaven. Sie verhalten sich so, als wäre das Kreuz nur zur Vergebung unserer Sünde und damit wir in den Himmel kommen. That was a very good one. I'm glad you caught that. Das war ein sehr guter Versprech. Ich bin froh, dass du ihn bemerkt hast. No, Biggie, I didn't catch that. Ich hatte ihn gar nicht gemerkt. That's an interesting theology you have, Marina. Du hast eine sehr interessante Theologie, Marina. The cross has delivered us from heaven. Das Kreuz hat uns vom Himmel befreit, hat sie gesagt. Anyhow, I like things like this. Oh Gott, ich mag sowas Lustiges. It shows people that we are normal people. Es zeigt, dass wir normale Leute sind. So a lot of Christians live like the cross didn't do much. Also viele Christen leben so, als hätte das Kreuz nicht viel getan. Forgives our sin and takes us to heaven. Vergibt unsere Sünden und bringt uns in den Himmel. The truth is, with the cross, everything changed. Die Wahrheit ist, dass sich mit dem Kreuz alles verändert hat. How you relate to God. Wie du mit Gott in Beziehung trittst. How you pray. Wie du betest. How miracles happen. Wie Wunder passieren. How to understand the Bible. Wie du die Bibel verstehst. Everything changed with the cross. Alles hat sich mit dem Kreuz verändert. But there are three things that are so radically new. Aber es gibt drei Dinge, die so radikal neu sind. That until today few Christians can experience. Dass bis heute nur wenige Christen sie erleben können. Because they are so radical and so different. Denn sie sind so radikal und so anders. Jeremiah the prophet describes the new covenant. Und Jeremia der Prophet beschreibt den neuen Bund. And in chapter 31 he says this in verse 33. Und im Kapitel 31 Vers 33 sagt er folgendes. This is the covenant that I will make with the house of Israel after those days. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. I will put my law in their minds and write it in on their hearts. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? So, what happened with the old covenant? Wie war es denn im alten Bund? God wrote the law on tablets of stones. Gott hat das Gesetz auf Steintafel geschrieben. And he gave it to people. Und gab es den Menschen. So people were governed by law that was on the outside. Die Menschen wurden also von einem Gesetz regiert, das äußerlich war. Vor externes. So God writes them on a stone tablet and says, here. Also Gott schreibt es auf eine Steintafel und sagt, hier ist es. Don't do this, do that, don't do this, do that. Tut jenes nicht, mach das, tut das nicht und so weiter. Then God sends the prophet and says, dann schickt Gott den Propheten und sagt, I'm going to make a different covenant. Ich werde einen neuen Bund machen. And I'm going to do a radically new different thing. Und ich werde etwas Neues, radikal anders machen. What used to be externally is now going to be internal. Was bisher äußerlich war, wird dann innerlich sein. I am going to put it on your hearts and in your mind. Ich werde es in eure Herzen und in euren Verstand schreiben. So, don't be led by an external law. Lasst euch also nicht von einem äußerlichen Gesetz leiten. Because in the new covenant I will lead you from the inside out. Denn im neuen Bund werde ich euch von innen heraus leiten. Do you know what I found? Weißt du, was ich herausgefunden habe? I found that there's hardly a Christian leader in the world who believes that. Ich fand heraus, dass es kaum einen christlichen Leiter in dieser Welt gibt, der das glaubt. Leaders don't believe that. Ah, não, que líderes não acreditam nisso. You know why I know that? Weißt du, woher ich das weiß? Because they think they have to control the behavior of the people by external laws. Weil sie denken, dass sie das Verhalten der Leute durch äußerliche Gesetze kontrollieren müssen. Here's what they do. Sie machen Folgendes. Give 10%. Gib 10%. Why don't they say this? Warum machen sie es nicht so? Just quiet your heart and ask Jesus in your heart how much you should give. Bring einfach dein Herz zur Ruhe und frag Jesus in deinem Herzen, wie viel du geben sollst. Because they don't believe that that would work. Weil sie nicht glauben, dass es funktionieren würde. So what do they do? Was machen sie also? Leaders have controlled people externally instead of trusting the Holy Spirit internally. Leiter haben die Menschen von außen kontrolliert, anstatt dem Heiligen Geist im Innern zu vertrauen. God said. Gott sagt. The new covenant, it's in the hearts and in the minds, that's where the law is. Der neue Bund ist im Herzen und Verstand. Dort ist das Gesetz. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. We were just newly married. Wir waren gerade neu verheiratet. A little over 30 years ago. Vor ein bisschen mehr als 30 Jahren. And we had a beautiful, beautiful move of God. Und es gab eine wunderschöne Bewegung Gottes. In a few weeks, about 30 young people became Christians. Innerhalb weniger Wochen kamen etwa 30 neue Leute zum Glauben. Adolescents. But here was the crazy thing. Aber das Verrückte dabei war, they weren't ordinary young people. Es waren keine normale junge Leute. They were crazy young people. Sondern es waren verrückte junge Leute. Drug dealer. Drogendealer. Trafficantes. Drug addicts. Drogenabhängige. Alkoholiker. Sexually promiscuous people. Sexuell freizügige Leute. I mean, all the craziest young sinner of the city got saved. Die ganzen verrücktesten jungen Sünder der Welt wurde gerettet. We had one young lady. Wir hatten eine junge Frau. I think she was 21 or 22 years old. Ich denke, sie war 21 oder 22 Jahre alt. And she was kind of known as a playgirl, you know? Sie war also sowas wie ein Playgirl bekannt. Yeah, exactly. Yeah. You know, I mean, she loved dancing and discos and parties. Und wisst ihr, sie liebte Tanzen, Discos und Partys. She liked to wear mini, mini, mini skirts. Sie zog gern super kurze Röcke an. And she liked to show a lot of her big breasts. Und sie zeigte gern viel von ihren großen Brüsten. So here's what happened. Und Folgendes ist dann passiert. All these people just got saved. Die ganzen Leute waren gerade zum Glauben gekommen. So I remember we had a service on a Sunday. Und ich erinnere mich, dass wir an einem Sonntag Gottesdienst hatten. And that lady, that young girl, she was at the meeting. Und diese junge Frau war auch mit dabei. She was dressed like she always dressed at the disco. Und sie war so angezogen, wie sie sich immer auf Partys und in Discos anzog. The moment the music started in the service, in dem Moment, wo die Musik im Gottesdienst anfing, she began to dance. Fing sie an zu tanzen. She showed her breasts, she swung her butt. Und sie zeigte, was sie hatte und bewegte ihren Hintern. And she danced all the way from the back of the church building all the way to the front, having a good time praising Jesus. Und sie tanzte durch den Raum von hinten nach vorne und hatte ihre Freude daran, Jesus zu loben. And Debbie said. Und Debbie sagte, stop her. Stopp sie. I said no. Ich sagte nein. She said you need to stop her. Sie sagte, du musst sie aufhalten. I said no. Ich sagte nein. Debbie said, how shall any boy be able to praise Jesus when they see this? Debbie sagte, wie soll denn ein Junge in der Lage sein, Jesus zu loben, wenn er das sieht? I said, well, they need to close their eyes and look at Jesus, not at her beautiful body. Ich sagte, sie müssen eben ihre Augen schließen und Jesus anschauen und nicht auf ihren schönen Körper. And Debbie said, this is really bad. She can't behave like this. Und Debbie sagte, das ist wirklich nicht gut. Sie kann sich nicht so verhalten. I said, I'm not gonna do anything. Ich sagte, ich werde nichts machen. And I'm not gonna talk to her. Und ich werde nicht mit dir reden. The new covenant works. Der neue Bund funktioniert. It has to be from inside out, not from outside in. Es muss von innen nach außen kommen, nicht von außen nach innen. And I left it. Und ich habe sie gelassen. You know what happened? Weißt du, was passierte? Just two, 3 weeks later. Nur 2-3 Wochen später. Without anybody speaking to her. Ohne dass irgendjemand mit ihr geredet hat. She dressed differently. Zog sie sich anders an. She acted differently. Sie verhielt sich anders. Later she could marry to one of our most incredible men of God. Später heiratet sie einen unserer wunderbarsten Männer Gottes. Had three children. Und bekam drei Kinder. One of them is already missionary. Von denen eins bereits Missionar ist. You see, trust the new covenant. Siehst du, vertrau dem neuen Bund. God writes the law inside of us. We need to learn to live by the inside. Gott schreibt das Gesetz in uns hinein. Wir müssen lernen, aus dem Innersten zu leben. The second radical new thing. Die zweite radikal neue Sache. In verse 34 in Jeremiah 31. In Vers 34 in Jeremia 33. God says, "No more shall every man teach his neighbor and every man his brother, saying, 'Know the Lord,' for they shall all know me." Sagt Gott, und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen. In the old covenant, this didn't exist. Im alten Bund gab es das nicht. The priest and the prophets knew God and they intermediated with the people. Die Priester und Propheten kannten Gott und waren als Mittler zwischen Gott und den Menschen. But in the new covenant, everybody can know God intimately. Aber im neuen Bund kann jeder mit Gott innig vertraut sein. That never happened before. Das ist vorher nie so gewesen. That's why we must resist the spirit of Antichrist in the church. Deshalb müssen wir den Geist des Antichristen in der Gemeinde, in der Kirche widerstehen. You know, the spirit that intermediates between God and the people. Denn das ist der Geist, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt. I've been a Christian leader for more than 40 years. Ich bin seit über 40 Jahren ein geistlicher Leiter. I tell you what, thousands of people have asked me. Und ich sage dir, tausende von Leuten haben mich gefragt. What do I do? What do I do? What do I do? Was soll ich machen? Was soll ich machen? You know what my answer is? Weißt du, was meine Antwort ist? Ask Jesus. Frag Jesus. Just talk to him. Red einfach mit ihm. He lives inside of you. Er lebt in dir. You can have as much intimacy as you want with him. Du kannst so viel Intimität, Vertrautheit mit ihm haben, wie du möchtest. Figure it out with him. Finde es mit ihm zusammen heraus. And the third radical thing. Die dritte radikale Sache. Here's what the prophet says. Hier sagt der Prophet. I will forgive their iniquity and their sins. I will remember no more. Denn ich werde ihre Misstat vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. This never happened before. Das ist vorher nie passiert. Every year they had to bring a sacrifice. Jedes Jahr mussten sie ein Opfer bringen. Every year there was a remembrance of the sin. Jedes Jahr gab es eine Erinnerung an die Sünde. Now you come to God. Jetzt kommst du zu Gott. And you say. Und du sagst. God, God, do you know what I did yesterday? I'm so sorry. Gott, Gott, weißt du, was ich gestern gemacht habe? Es tut mir so leid. And God says. Und Gott sagt. Excuse me. Wie bitte? I don't remember. Ich erinnere mich nicht. What did you do? Was hast du gemacht? You know, God, I sinned yesterday. Ja, weißt du, Gott, ich habe gestern gesündigt. I don't remember. Ich erinnere mich nicht. That's hard for us to believe. Das ist schwer für uns zu glauben. God is not forgetful, but he doesn't remember our sins. Gott ist nicht vergesslich, aber erinnert sich nicht an unsere Sünden. In the new covenant, there is freedom from guilt. Im neuen Bund ist Freiheit von Schuld. Da culpa. Because guilt is connected with sin. Denn Schuld ist verbunden mit Sünde. Christ restored my innocence. Christus hat meine Unschuld wiederhergestellt. And he remembers my sins no more. Und er erinnert sich nicht mehr an meine Sünden. Oh, that we Christians could learn to live by these three radically new things. Oh, wenn wir Christen lernen könnten, in diesen drei radikalen neuen Dingen zu leben. Our lives would be wonderful. Unser Leben wäre wundervoll. Thank you for watching, guys. Danke fürs Zuschauen, Leute.